angenehmen Abend bei Sachzwang FM. Dem ideologischen Staubsauger. Untertitel dieser Sendereihe ist ja Vorlesungen über die bürgerliche Gesellschaft. Diesen Topos verlassen wir heute für 2 Stunden, denn es wird um die vorgeblich sozialistische Gesellschaft der Volksrepublik China gehen. Wir dokumentieren eine Diskussionsveranstaltung über China, die Entwicklung der Volksrepublik bis hin zum heutigen Kapitalismus. Es diskutieren Helmut Peters, Renate Dillmann und Rolf Berthold. Wie rot ist also der rote Riese? Darüber entbrannte eine regelrechte Kontroverse, doch hören Sie selbst. Im Hintergrund übrigens die Peking-Oper Sha Jia Pang. Des Übergangs aus einer vorkapitalistischen Gesellschaft zum Sozialismus. Das scheint abwegig zu sein, wir selten, aber wir haben inzwischen genügend Erkenntnisse, eigentlich alle Länder des frühen Sozialismus mehr oder weniger mit dieser Problematik zu tun gehabt haben, was nicht erkannt, aber dennoch eine Rolle spielt. Dass dieses Problem sicher auch besonders in den Entwicklungsländern möglicherweise in dieser oder jener Weise eine Rolle spielt. Dieses große Problem China, der Aufstieg Chinas, verbindet sich mit einer solchen Problematik. Und ich glaube, China kann man nur verstehen, wenn man sich mit der Geschichte dieses Landes, vor allem mit den historischen, gesellschaftlichen Ausgangspositionen dieses Landes befasst, wie, unter welchen Bedingungen die KP Chinas begann, den Weg zum Sozialismus zu beschreiten. China hat inzwischen auf diesem Gebiet eine Menge Erfahrung gesammelt, positive wie negative. Ich denke, da muss man an den großen Sprung an die Volkskommunen. Begonnen hat das Ganze aber etwas anders. Und zwar mit der sogenannten neuen Demokratie Mao Zedongs, 1939-40 entwickelt als Theorie. Und über die Frage diskutiert, was ist notwendig, um in China sozusagen auch den Weg zum Sozialismus zu finden. Die Diskussion ist auch nicht neu gewesen damals. Die gab es schon Anfang der 20er Jahre unter den chinesischen Kommunisten. Kann man direkt übergehen oder braucht es eine Zwischenetappe, um Vorbereitungen zu treffen für diesen Übergang? Mao Zedong kam damals zu der Auffassung, dass China eine solche vorangehende Etappe brauchte, aufgrund der Rückständigkeit des Landes. Sozusagen, um die materielle Voraussetzung zu schaffen für den späteren Übergang zum Sozialismus. Das war seine Theorie der neuen Demokratie, die Theorie der zweiten Revolutionen, der neudemokratischen und der sozialistischen Revolution. Und wenn man die Entwicklung verfolgt, dann kann man feststellen, dass in der Zeit des Antijapanischen Krieges und vor allen Dingen im während des letzten Bürgerkriegs von 45 bis 49 in Verwirklichung dieser neuen demokratischen Strategie die KP Chinas den Sieg in diesem Kampf errungen hat. Ich denke bloß mal an die Frage Beachtung der materiellen Interessen der Menschen, der Märtinisten der Bauern. Durch die Bodenreform wurden die Massen der Bauern gewonnen für den Einsatz für die Ziele der Kommunistischen Partei Chinas. Und das betraf auch damals Teile, bereits Teile der neuen nationalen Bourgeoisie, im Unterschied zur Kompartei-Bourgeoisie oder der Kuomintang-Bourgeoisie. Das war richtig, da zeigte sich die Kraft dieses Weges. Ich muss natürlich auch erklären, dass damals auch der Einfluss der Überlegungen in der kommunistischen Bewegung eine Rolle gespielt hat. Die Frage zum Beispiel, wie verhalten wir uns zum Kapitalismus im Sinne, was war gesellschaftlicher Fortschritt? Und ich erinnere mich sehr deutlich, dass für uns klar war, im Kampf gegen den Feudalismus war der Kapitalismus fortschrittlich und dann begann die Reaktion. Dann wurde das, was dahinter passierte, sozusagen als Reaktion abgehakt. Heute denkt man, beginnen wir etwas anderes darüber zu denken, und zwar besonders in der Rückschau auf Lenin, wo er sagte, es bedarf zivilisatorischer Voraussetzungen, um zum Sozialismus zu kommen. Das heißt, es bedarf der Aneignung des materiellen und geistigen Fortschritts der Menschheit im Kapitalismus, einschließlich der Erfahrung des Kapitalismus, um sozusagen die Voraussetzung zu haben, um zum Sozialismus überzugehen. In dieser Hinsicht, aus meiner Ansicht, hat der frühe Sozialismus einige Schwächen gehabt, die sich dann auch letztlich ausgewirkt haben. Die zweite Frage, die ich untersuche, ist der versuchte Sprung in den Kommunismus. Begann 1953, wo Mao Zedong entschied, also jetzt werden wir diese neue Demokratie nicht fortsetzen, sondern wir beginnen sofort mit dem Übergang. Er erklärt sich damit faktisch selbst zum Volkstümler. Er hat 1939 40 erklärt, wer der Meinung ist, man könne sofort übergehen. Das ist ein Volkstümler. Und solche Volkstümler haben wir in unserer Partei sehr viele. Er zog sich ja auf eine Bauernschaft her. Hier, das Problem, was hier sich entwickelte, war besonders deutlich dann mit dem großen Sprung, mit der Volkskommune. Das war eine Art bäuerlicher Sozialismus, egalitärer bäuerlicher Sozialismus, der entstand. Und hier zeigte sich auch, wenn sozusagen diese Voraussetzungen nicht geschaffen werden, wirkt die alte Gesellschaft in ihren materiellen, ideellen Faktoren, in ihren Traditionen sehr stark auf diesen Sozialismus ein. Und in China zeigt sich, dass hier eine starke Deformation des Sozialismus in dieser Zeit vor sich gegangen ist. Was wir dann haben 1978, das ist die Beginn der Reform- und Öffnungspolitik, mit der ich mich beschäftigt habe, im Unterschied zu Mao Zedong 1953, beginnt sich die Partei wieder und der ganzen desolaten Situation mit der Frage zu beschäftigen, was sind die Ursachen, wo müssen wir anknüpfen? Und da spielt die Rolle, wie sind überhaupt die nationalen Gegebenheiten bei uns? Wie ist das Verhältnis der Produktivkräfte? In welchem Charakter haben sie? Welchen Entwicklungszustand haben sie? Was müssen wir beachten? Das heißt, dass die Partei kehrte zu diesen realistischen Positionen zurück und baute dort ihre Strategie der Öffnung Reform auf. Diese Phase ab 1978 begann unter dem Eindruck des Rückschlages, den die Volksrepublik China in der Entwicklung durch die große Sprung, Volkskommune und schließlich durch die Kulturen zu erlitten hatte. Das heißt, wir hatten zu dieser Zeit keine sozialistische Gesellschaft in China, wie das nun dargestellt wird. Dass sozusagen dann einfach aus irgendwelchen Gründen man die Fronten wechselt und zum Kapitalismus übergegangen ist. Sondern es war die Frage, China ist zurückgeworfen worden, auch im Verhältnis zu den umliegenden Ländern, sehr stark. Und es ging die Frage der Existenz der Volksrepublik mit China. Es musste ein neuer Ansatz gefunden werden, um die Produktivkraft zu entwickeln. Das ist der Inhalt, der Sinn dieser ganzen Geschichte gewesen. Und daraus entwickelt sich natürlich etwas wie die NÖP von Lenin, Ausnutzung des Kapitals mit den notwendigen Bedingungen, noch verhalten in den 80er Jahren und in den Anfang der 90er Jahre kommt ein neues Problem hinzu. Das ist die Frage, der Sozialist, der frühe Sozialismus verschwindet und damit auch die Gemeinschaft der frühen sozialistischen Länder. Eine völlig neue internationale Situation. China hatte zwei Möglichkeiten. Entweder sich weiterhin weitgehend abzuschotten, es war dann vorauszusehen, dass die Zeit kommen würde, wo es auch wieder Volksrepublik zu Ende gehen würde. Oder den Sprung zu wagen in die kapitalistische Wirtschaft unter Führung der Volksrepublik China, das heißt im Grunde genommen die Nutzung des Kapitals in breitem Maße zu agieren in der kapitalistischen Weltwirtschaft, versuchen dort die Existenz China zu sichern durch eine Stärkung der Potenzen des Landes, damit auch die Sicherung der sozialistischen Perspektive. Und bei allen Problemen, die es aber gegeben hat, das große ökonomische Wunder hatte natürlich seinen Preis. Das war eine enorme Destabilisierung der Gesellschaft, die dann mit der heutigen Führung Hu Jintao, Hu Jintao, sozusagen durch strategische Kulturmaßnahmen wieder in die richtige Richtung gebracht wurde. Strategische Kulturmaßnahmen auf dem Gebiet der Wirtschaft, der sozialen Belange, der Ökologie. Du hast auch darüber gesprochen. Ab 2006 ganz deutlich zu erkennen, eine Wende in der Umweltpolitik der Partei. Enorme Anstrengungen, um erneuerbare Energie zu schaffen, um die Kohlenbergwerke sozusagen zu sanieren, mit Filtern zu versehen und so weiter und so fort. Wir haben Korrekturmaßnahmen auf dem Gebiet der Außenpolitik. Hu Jintao spricht 2004 in der UNO von einer neuen Außenpolitik, die ich in meinen Arbeiten da beschrieben habe. Und es geht auch um die Veränderung, die Demokratisierung innerhalb der Partei und des Staates. Es geht um die Frage, ein neues Verhältnis zu schaffen zwischen Partei, Staat und aufstrebender Bürgerbewegung. Das ist alles neue Probleme. Es gibt Hinweise auf eine Frage der Kader, Veränderung jetzt in der Kadersituation, die Frage der Bekämpfung der Korruption, nicht nur von oben, sondern auch von unten. Also hier tut sich etwas, hier verändert sich etwas, das nach meiner Auffassung bei aller Langfristigkeit der Prozesse, bei aller Schwierigkeit der Prozesse, wir haben ein China groß wie Europa, sehr unterschiedlich gestartet in den Bedingungen. Nicht? Und was der Sekretär in Sichuan macht, ein paar tausend Kilometer von Peking entfernt, wir haben es in der DDR erlebt, wie das schwierig ist, in der kleinen DDR sozusagen alles zusammenzubringen und sozusagen eine Linie reinzuhaben. Also das sind alles Probleme, die objektiver Natur sind und natürlich auch subjektiver Natur. Ich möchte abschließend sagen, aus meiner Erfahrung heraus ergibt sich habe ich folgende Erkenntnisse gewonnen. Erstens, die Erfahrung der KP Chinas macht uns darauf aufmerksam, dass ohne eine Ausarbeitung einer wissenschaftlich fundierten Strategie und Politik sozusagen eine solche Entwicklung nicht möglich ist. Die beruht in erster Linie auf der Erkenntnis, der realistischen Erkenntnis der objektiven, wie die Chinesen sagen, nationalen Bedingungen. Guoqing. Dort verstehen Sie vor allen Dingen den Charakter und den Entwicklungsstand der Gesellschaftsordnung. Eine Sache, die nebenbei gesagt Hu Jintao in dem Gespräch mit Obama angesprochen hat und festgestellt hat, es gibt zwischen uns Unterschiede in der Gesellschaftsordnung. Und unsere Beziehung hing davon ab, dass diese Unterschiede auch beachtet werden. Obama hat nicht darauf reagiert. Er hat nur gesagt, also natürlich wird es Schwierigkeiten geben und Widersprüche, aber die werden wir schon lösen. Ich möchte dann bloß andeuten, dass der Widerspruch, der mit der Strategie von Bush 2002 deutlich wurde, das Ziel der amerikanischen Politik, die kommunistische Regierung in China zu beseitigen und China in die Welt, in die Gemeinschaft der westlichen Werte zurückzuführen, dass dieses Problem trotz der Scheidung der Einigungspolitik weiterläuft wird. Das zweite Problem, das ich hier nennen möchte, ist, dass der Aufbau des Sozialismus, das hatte ich schon gesagt, die Aneignung der materiellen und geistigen Fortschritts der Menschheit im Kapitalismus bedingt. Und da muss ich natürlich sagen, aus der chinesischen Erfahrung gesagt, was sind eigentlich die materiellen und geistigen Fortschritte im Kapitalismus? Darüber gibt es wenig Literatur. Die Chinesen stehen vor der Aufgabe, das zu untersuchen. Was ist das? Und das zweite Frage ist, wie eigentlich sie an? Sie haben also in den 90er Jahren direkt übernommen. zum Beispiel das Krankenhaussystem der USA oder diese Elite-Schulen, Universitäten der USA. Sie haben sich festgestellt, dass das soziale Folgen hat, die die Gesellschaft nicht aushält. Sie haben daraufhin das ganze, die ganze öffentliche Daseinsvorsorge aus dem Markt wieder herausgenommen. Also das ist ein solches Problem hier. Und China zeigt eigentlich, dass es keinen Sprung in den Kommunismus gibt. Dass kein Land da rumkommt, wenn es das nicht bisher getan hat, wenn es kein entwickeltes kapitalistisches Land ist, das zum Sozialismus übergeht, sondern alle anderen Länder müssen darüber nachdenken, diese Voraussetzungen für den Sozialismus zu schaffen hier. Natürlich ist das eigentliche Problem, was sich heute stellt, ist die Frage, wie kann man unter diesen Klassenbedingungen hier, unter dem internationalen Klassenverhältnis, überhaupt den Weg zum Sozialismus gehen. Ich bin der Meinung, dass hier zwei Fragen eine Rolle spielen. China muss sich ökonomisch und in aller Hinsicht so festigen, dass die Existenz dieses Landes unter allen Umständen gesichert ist. Und damit auch gesichert ist die sozialistische Perspektive dieses Landes. Es geht um die Verhältnis Aufbau des Sozialismus und Schaffung Voraussetzungen für die Existenz dieser Länder. Ich meine, diese Dinge darf man nicht vergessen, wenn man über China redet. China ist etwas Neues. Da wird ein neuer Weg gegangen, für den keine Erfahrung vorliegen. Und wir sollten also unsere europäische Brille ein bisschen ablegen, wenn wir nach China schauen und sozusagen erstmal hineinschauen, uns die Dinge, die Bedingungen aneignen. Hineinschauen und sagen, was gibt das? Und wir müssen auch davon ausgehen, dass sozialistische Wege künftig vielfältiger sein werden, als wir uns bisher vorgestellt haben. Dass diese Wege langfristiger sein werden. Dass wir nicht in kurzer Zeit diese Dinge verändern können, wie wir das in 50 Jahren gesagt haben. 1980 wird der Kommunismus vorbei, wird er da sein, Kapitalismus weg. So geht es nicht. Und wenn man zu dem Mittelalter kommt, wie China, wird eine noch längere Zeit brauchen. Die chinesischen Genossen rechnen mit mindestens 1000 Jahren, 100 Jahren. Oh, bravo. Aber ich meine, was dahinter steht, die Vorstellung, die wir bisher hatten, das kann man alles in kurzer Zeit bewältigen, wenn man nur den Willen hat, ist irreführend. Die Entwicklung verläuft anders. Darauf müssen wir uns einstellen. Dankeschön. 同志们说是这样看起来就像只怕是心也宽心也宽. Das war ein Einleitungsreferat von Helmut Peters. Es folgt eine Replik von Renate Dillmann. Mein Buch, das behandelt eigentlich den Zeitraum von den Opiumkriegen bis heute zum modernen China. Ich sehe da ungefähr 4 Lehrstücke, das heißt 4 Beispiele dafür, dass man dieser Geschichte des Landes sowas wie exemplarische Einsichten entnehmen kann. Das erste Lehrstück, das betrifft die europäischen Staaten in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Es ist ja eigentlich erst gerade mal 150 Jahre her, dass diese Staaten im Verbund mit ihren geschäftstüchtigen Unternehmern der gesamten Welt den Standpunkt beigebracht haben, dass alles als Mittel für Profit zur Verfügung stehen muss. Das ist der alte Imperialismus. Ob das Eindringen dieser kapitalistischen Produktionsweise in irgendwelchen Ländern und auch in China erwünscht war oder nicht, das hat dabei überhaupt niemand gestört. Die ersten Schritte von dem, was heute Globalisierung heißt und was auf eine wirklich fertig erschlossene, bis in den letzten Fitzel dienstbar gemachte kapitalistische Welt heißt, das hat damals schon ziemlich exemplarisch gezeigt, was für eine in jeder Hinsicht gewalttätige Angelegenheit eigentlich dieser kapitalistische Welthandel ist. Das war das erste Lehrstück. Das zweite Lehrstück, das sehe ich in dem sozialistischen Gegenentwurf den Mao und seine KP mit der Gründung der Sozialistischen Volksrepublik 1949 ins Werk gesetzt haben. Am Aufbauprogramm dieses sozialistischen Staates zeige ich in dem Buch die Leistungen, die sollte man nämlich auch nicht vergessen, und den zentralen Fehler dieser Sorte Kommunismus. Und den letzteren, den zentralen Fehler, den sehe ich darin, dass man den Kapitalismus, den man doch überwinden wollte, ökonomisch nur ausgesprochen halbherzig kritisiert hat. Solche Überlegungen, wie sie damals gang und gäbe waren, muss man nicht eigentlich sowas wie eine kapitalistische Zwischenetappe haben, zwischen Feudalismus und dem angestrebten Sozialismus? Da wird das schon ungeheuer deutlich, welches Lob man eigentlich dem Kapitalismus, nämlich für seine Leistung, die Produktivkräfte zu entwickeln und damit eine wunderbare Vorbedingung für eine sozialistische Ökonomie zu schaffen, welches Lob man in dieser Hinsicht dem Kapitalismus gezollt hat. Und dieses Lob, bei dem Lob, also ist es gar nicht nur als theoretische Angelegenheit geblieben, sondern das hat sich dummerweise praktisch fortgesetzt darin, dass man nämlich die sozialistische Planung dann sehr weitgehend auf Kategorien aufgebaut hat, Ware, Preis, Lohn, Gewinn, sogar Kredit, all sowas, das hielt man für ausgesprochen tauglich, ausgerechnet eine sozialistische Planung ins Werk zu setzen, die allerdings auch nicht nur einfach eine Planung der gebrauchten Gebrauchswerte sein sollte, sondern, man weiß es ja noch, sowas wie eine endlich mal verwirklichte Durchsetzung des Wertgesetzes. Also nicht nur Gebrauchswert, sondern auch Wertproduktion sollte es sein. Und das halte ich für den zentralen Fehler dieser Sorte realsozialistischer Ökonomie. Der betrifft auch überhaupt nicht nur China und ist meiner Meinung nach sozusagen dringend mal ganz allgemein zu klären. Das war die Seite Ökonomie. Politisch hat man weiter auf die fürsorgliche Macht einer nun eben volksfreundlich definierten Staatsgewalt gesetzt. Auch das ist insofern eine ausgesprochen halbherzige Kritik an dem, was man vorgefunden hat. Man hat an der alten Regierung schwere Mängel festgestellt, beispielsweise die, dass sie es versäumt hat, sowas wie eine gerechte Beteiligung der Arbeiter- und Bauernmassen am produzierten Reichtum herzustellen. Und man hat ihr vorgeworfen, dass sie es, das war jetzt im Falle Chinas ganz besonders wichtig, dass sie es versäumt hat, sowas wie eine wirkliche Entwicklung des Landes auf die Beine zu stellen. Aber gerade in dieser Enttäuschung, in diesen Vorwürfen, die man dem alten Regime gemacht hat, ist umgekehrt auch immer sowas wie eine Hoffnung und sowas wie große Vorschusslorbeeren in die Möglichkeiten einer eigentlich doch guten Staatsgewalt zum Ausdruck gekommen. Und das hat man sich eben als politisches Programm vorgenommen, eine solche volksfreundliche, wirklich endlich für die ganze Gesellschaft nützliche Staatsgewalt auf die Beine zu stellen. Und das ist, das will ich jetzt hier erstmal einfach bloß so negativ sagen, doch was anderes als die Kampfansage gegen Herrschaft, die man aus kommunistischer Perspektive deswegen macht, weil man sagt, mit einer Überwindung der Klassengegensätze in einem Land entfällt auch eigentlich die Notwendigkeit einer Herrschaft als gewaltsamer Klammer dieser Klassengegensätze. Also dieses herrschaftskritische Moment, das hat man aufgegeben zugunsten eines staatsidealistischen Vorgehens. Sieben, acht, So, das wären also schon mal die beiden Punkte Antikapitalismus und Staatsidealismus. Und als drittes kommt im Falle China noch eine Besonderheit dazu, die darin besteht, die chinesischen Kommunisten haben als Antiimperialisten ihren Kampf aufgenommen gegen eine Besatzermacht durch die auswärtigen Imperialisten, vor allem dann auch Japan. Und in diesem Zug haben sie ziemlich unbefangen die nationale Frage mit der sozialen Frage in eins gesetzt. Und dazu sage ich unbefangen, weil Kommunismus und Nation, das sind nun mal zwei sehr verschiedene, um es nicht zu sagen, diametral entgegengesetzte Sachen. Also auch darüber sollte man sich dringend mal näher unterhalten. Vielleicht erstmal nur so viel. Die Nation, das ist ja schließlich nichts anderes, also wie man sie jetzt hier aus bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften kennt, das ist die ideologische Überhöhung der Gemeinschaftlichkeit, die im Kapitalismus existiert. Diese Gemeinschaftlichkeit ist nichts anderes als die Zwangsvergesellschaftung, die zwischen sehr unterschiedlich am Nutzen dieser Gesellschaft bedachten Parteien, nämlich der Lohnarbeit und dem Kapital, hergestellt ist. Also diese eine Gemeinschaft zwischen diesen Klassen, deren Nutzen und Schaden jeweils quasi auf dem Nutzen und Schaden der anderen Seite beruht, ja, das kann nichts anderes sein als genau das abstrakte Absehen davon, wie man in diesem Verhältnis aufgestellt ist, zugunsten einem Hinsehen darauf, dass man die Nation quasi über sich in dem Staat, der dieses nationale Kollektiv bewirtschaftet und seine Fortschritte vorwärts bringt, dass man die da rein verlegt. Also, mein Vorwurf an die chinesischen Kommunisten, sie haben Kommunismus und Nation gleichgesetzt von Anfang an und dieser Fehler hat harte Konsequenzen gehabt. Insofern würde ich das auch nicht so einfach durchgehen lassen, dass die chinesischen Kommunisten damals mit verdammt schlechten Vorbedingungen gestartet sind. Das ist wohl wahr. Alle realsozialistischen Projekte haben in dem Sinn durchaus das Pech gehabt, in sehr schlecht entwickelten Gesellschaften zu starten. Vielleicht ist es aber auch ein Grund dafür, dass sie ausgerechnet sich dort die Revolution durchgesetzt haben. Das kann man ja auch nicht so ganz ausschließen. Und alle diese realsozialistischen Projekte haben auch das natürlich ist mit einem fortwährenden Kampf des Auslands gegen sie zu tun gehabt. Das ist alles vollkommen richtig. Andererseits, man kommt einfach nicht weiter und wir werden es nie mehr wissen, wie sich diese Staaten und diese Projekte entwickelt hätten ohne diese schlechten Vorbedingungen. So, also deswegen hat man es einfach damit zu tun, dass man mal die Politik, die dort gemacht worden ist, für sich beurteilen sollte und nicht einfach nur verfabeln in auf Basis schlechter Bedingungen war gar nichts anderes möglich als. Also gegen diese Denkfigur möchte ich eigentlich mal ein bisschen anstänkern. Das dritte Lehrstück, das geht dann über die Wende zum Kapitalismus, die die chinesische KP unter Deng Xiaoping hingelegt hat, und zwar wegen der mangelhaften Resultate ihres Sozialismus für, und jetzt muss man aufpassen, nicht einfach für die Leute, sondern für den nationalen Erfolg. Von oben, also vom Standpunkt der Nation aus, ist beurteilt worden, dass das, was die 30 Jahre vorher erbracht haben und auch von Mao mit seinen Massenkampagnen mit aller Gewalt erbracht werden sollte, dass das nicht zu dem gewünschten Resultat geführt hat. Und deshalb hat sich die Partei dann entschlossen, sozusagen von ihrer, von den maoistischen Beeinflussungsversuchen, die eigentlich die Moral der Massen in den Dienst dieses sozialistischen Projekts stellen und dafür mobilisieren wollten, davon wegzukommen und erstmal sowas wie die Entwicklung der Produktivkräfte durch Import dieser Produktivkräfte aus dem Westen hinzukriegen und aber auch zurückzufinden in ihrem Innern zu einer Politik der, ja, mal erstmal eher neutral gesagt, zu einer Politik der Entkollektivierung und des Setzens auf einen größeren Stellenwert materieller Anreize. So hat man das damals ja durchaus noch im immanent sozialistischen Sinne gesehen. Jedenfalls der Erfolg dieser 1978 angestoßenen neuen Politik ist der, dass in China heute sowas wie eine ursprüngliche Akkumulation, ganz im marxischen Sinne, hingelegt wird, deren Subjekt die Partei ist, die kommunistische Partei selbst, und deren Ergebnis erstens darin besteht, dass in China sowas wie neue Klassen, nämlich jetzt von Eigentumslosen und Eigentumbesitzenden eingerissen sind, dass ganze Millionen von chinesischen Werktätigen damit beschäftigt sind, für den Erfolg auf dem Weltmarkt sich ihre Hände wund zu schaffen, und dass überdem eine kommunistische Partei sitzt, die den Erfolg dieses Projekts vom nationalen Standpunkt aus begutachtet und dementsprechend immer weiter fortgetrieben hat. Also was mal angefangen hatte als Vorstellung einer sozialistischen Modernisierung 1978, da war dieser Weg tatsächlich in dem Sinn noch nicht einfach eindimensional ausgemacht, hat aber vom Standpunkt der Partei aus zu solchen interessanten Resultaten geführt, dass man sich dann im Verlauf der letzten 30 Jahre immer mehr dazu entschlossen hat, dieser kapitalistischen Produktionsweise Raum zu geben und damit offenbar vom Standpunkt der Nation aus für sehr gut und sehr tauglich befundene Ergebnisse einzuheimsen. Bis dazu, dass man heute auf einem Devisenschatz von 2.000 Milliarden Dollar sitzt und überlegt, ob man den Renminbi demnächst als neues Weltgeld auf dem Weltmarkt einführen kann. Also in meinem Buch wird dieser Prozess der ursprünglichen Akkumulation, das heißt die Geburtsstunde eines Kapitalismus, bei dem ein ehemals sozialistisches Land komplett subsumiert wird unter den Imperativ des Geldverdienens, ganz genau betrachtet. Was bedeutet dieser Prozess für die chinesischen Bauern? Wie entstehen eigentlich Lohnarbeiter in einer solchen Gesellschaft? Und vor allem, das ist jetzt auch noch ein wirklich sehr interessanter Fall, wo kommen eigentlich die Kapitalisten in dieser Gesellschaft her? Denn es gab ja noch alles Mögliche aus dem Arsenal des Kapitalismus. Lohn, Gewinn, Kredit und so weiter habe ich eben schon kurz angedeutet. Aber die Kapitalisten, die Unternehmer, die hatte man ja nun wirklich abgeschafft. Und das ist ja durchaus eine interessante Frage, wo die jetzt eigentlich herkommen. Und ganz zum Schluss behandle ich dann in diesem Buch auch noch die Frage, wie sich eigentlich die KP und der chinesische Staat selbst verändern, und zwar alles dieser neuen Ökonomie zuliebe. Es ist nämlich nicht so, also finde ich jedenfalls, dass das einfach Probleme sind, die heute irgendwie so auftauchen in dieser neuen Welt. Das sind schon die Konsequenzen davon, dass man sich erstens eine ganze soziale Frage neu geschaffen hat, jetzt auch in einem ganz neuen Gewand, und sich dieser Frage jetzt unter dem Gesichtspunkt widmet, die soll gefälligst nicht zu sozialen Unruhen führen. Das ist ja auch schon ein ganz toller und ja, vielleicht nicht ganz so sozialistischer Gesichtspunkt, unter dem man da seine eigenen Arbeitermassen betrachtet, nämlich als Unruhepotenzial. Das Zweite, wenn man dann feststellt, dass inzwischen die Lebensmittel durchaus vergiftet sind in China und dass man vor ökologischen, Problemen der Sonderklasse steht und dann so damit verfährt, dass man jetzt sich diesem Problem alles widmet und alles Mögliche wieder so wie wir es ja übrigens auch aus der guten alten Bundesrepublik kennen, die ja in der Sache ja auch ihren ganzen Dreck am Stecken hat, dass man sich diesen Fragen widmet, dann kennzeichnet das auf alle Fälle ein ganz absurdes Verhältnis von in der Produktion sind offenbar Prinzipien am Werk, die das alles einschließen. Also erstens, dass die Leute nicht genug zum Leben haben. Zweitens, dass man sich überhaupt nicht darum kümmert, ob der Fluss vergiftet wird, von dem aber alle trinken. Und drittens, was es an Arbeitsunfällen, tödlichen Kohlebergwerkssachen und so weiter alles gibt. Ja, das gibt's alles in der Produktion, weil man ein Prinzip inzwischen zugelassen und gefördert hat. Das heißt, der Profit ist erstmal das Erste, um was alles geht. Dann sind das die Konsequenzen. Und sich dann daneben zu stellen und zu sagen, diese Konsequenzen müssen aber unbedingt reguliert, abgemildert und so weiter werden. Und dafür braucht man vielleicht sogar eine kritische Presse, die das ab und zu mal anprangert, damit man überhaupt Bescheid weiß über das, was alles in seinem großen Land da so abgeht. Das ist ein ganz offensichtlich absurdes Verhältnis von Produktion und staatlichem Bezug darauf. Und das zu preisen als, ja, auch in China kommt sowas in Gang, man kümmert sich und so weiter. Da sehe ich überhaupt nichts Erstrebenswertes dran, sondern im Prinzip die Zementierung dieses erstmal festgeklopften, bescheuerten Verhältnisses. So, letzter Punkt. Der geht der Aufstieg einer neuen Großmacht. Ja, auch das hat man zu verzeichnen. Und das war ja auch der Sinn der ganzen Sache. Das halte ich nämlich durchaus für einen Punkt, den der Kontinuität von der sozialistischen zur kapitalistischen Etappe bedeutet und der unter anderem auch die ewige maoistische oder führungsmäßige Unzufriedenheit mit den von mir aus langsam vonstattengehenden Leistungen des Sozialismus mit sich gebracht hat. Dieses ewige fordernde Moment, es muss hier alles schneller gehen, wir müssen mit unseren Kampagnen Chinas großen Sprung, ja in was eigentlich, sollte ja immer Chinas großer Sprung sein, hinkriegen. Ja, und dementsprechend ist natürlich die ganze kapitalistische Etappe jetzt auch nicht einfach nur auf die Entwicklung der Produktivkräfte gemünzt. Da müsste man sagen, naja gut, wenn das so wäre, 30 Jahre haben sie das jetzt gemacht, Produktivkräfte gibt es zuhauf in China, keine Frage. Jetzt könnten sie den modernen Sozialismus aufziehen, von dem sie immer geschwafelt haben. Das ist ganz offensichtlich nicht das Ziel dieser ganzen Sache. Sondern, was will man eigentlich? Man will eine Macht sein, die auf dem Weltmarkt was darstellt. Man will eine Macht sein, die Devisen, einen Devisenschatz einheimst und damit den Übergang des Renminbi in die Reihe der wirklich wichtigen Weltwährungen darstellt. Und man will natürlich auch als eben dieses Reich der Mitte, das sowieso schon sozusagen zu Unruhe Unrecht seine Position vor 150 Jahren verloren hat. Als dieses Reich der Mitte will man zurückkehren in die Reihe der wirklich wichtigen Nationen auf der Welt. Und das, für diesen Anspruch hat überhaupt die Einführung des Kapitalismus getaugt. Und für diesen Anspruch tritt man auch entsprechend auf in der Welt. Dass dieses Auftreten ein etwas anderes Aussehen hat als das der Amerikaner oder von mir aus auch der Europäer und Japaner im Moment, das ist das eine. Das dürfte aber auch eigentlich nicht verwundern, denn ein Neueinsteiger in die imperialistische Staatenkonkurrenz, der kommt sozusagen immer ein bisschen anders daher. Der verfügt erstens nicht militärisch über die entsprechenden Mittel, der verfügt auch gewaltmäßig noch nicht über die entsprechenden Stützpunkte oder sonstigen Erpressungsmittel auf der Welt. Der macht sozusagen, wie es die Chinesen ja auch sehr schön in ihren Weißbüchern ausdrücken, erstmal mit Frieden und Entwicklung seinen Weg. Und der stört sich dran, wenn das sozusagen von den alten, etablierten imperialistischen Mächten ihm ein Stück weit bestritten und madig gemacht wird. Und in diesem Verhältnis, da sehe ich die große Linie einer neuen imperialistischen Konkurrenz, die das Interessante an sich hat, dass diese beiden großen Kontrahenten, Amerika und China, ökonomisch so sehr eng miteinander verbunden sind. Also das ist meiner Meinung nach auch dann nochmal eine extra Betrachtung wert. Soweit fürs Erste Renate Dillmann in ihrem Beitrag. Jetzt hören wir noch einen sechselnden Rolf Berthold mit seiner Replik. Es gibt zwei Grundbestandteile. Der erste Grundbestandteil ist eine Zusammenstellung von Fakten der Beziehung zwischen der Kommunistischen Partei Deutschlands und der chinesischen revolutionären Bewegung. Mit einer Reihe von Fakten, die eigentlich so noch nicht irgendwie mal erschienen sind, und mit einer Reihe von Fakten, die auch bitteschön nicht in den Orkus der Geschichte fallen sollen. Deshalb ist das so gemacht worden und ich glaube, es hat seinen Wert. Und der zweite Teil sind Dokumente und Materialien, wo die chinesische Partei selbst zu Wort kommt. Es ging um den 60. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China und es war klar, dass im Zusammenhang mit der Olympiade und mit anderen Dingen furchtbar viel Veröffentlichungen über China über uns hereinbrechen. Und eins habe ich immer wieder vermisst, dass nämlich wiedergegeben wird, was die chinesische Partei eigentlich selbst sagt. Das war mal notwendig zu machen und da habe ich, wie gesagt, fast schon ein bisschen zufällig dieses Buch über die kurze Geschichte der KP Chinas in die Hände gekriegt, habe das gelesen und dann habe ich irgendwie doch den Weg gefunden, wie man diese Dinge jetzt hier auch nutzen kann. Es ging ja in dieser Zeit einmal darum, dass zum 60. Jahrestag der Volksrepublik China etwas auch kommt, was, sagen wir, den Weg der chinesischen Partei, der chinesischen Revolution mal authentisch wiedergibt. Und nicht nur immer in den Kommentaren von, weiß ich nicht, Spiegel und ähnlichen Veröffentlichungen. Das ist das eine. Ich möchte hier noch zufügen, der 60. Jahrestag der Volksrepublik China war ja für uns nicht irgendein Datum. Der war fast zeitgleich mit dem 60. Jahrestag der Gründung der DDR. Das war verbunden mit den Ereignissen in der Sowjetunion, in den europäischen sozialistischen Ländern 1989, 90, 91, wo die Frage stand, wie geht es denn weiter mit dem Sozialismus? Hat der Sozialismus überhaupt eine Chance? Er ja, ist ja damals schon eigentlich völlig in die Geschichte verbannt worden, als eine Fehlentwicklung der Geschichte. Ja. Ja, und jetzt wurde klar, die Volksrepublik China hat als sozialistisches Land, zu dem bekennt sie sich, und wir sollten uns nicht verirren in dem Weg, diesen Titel der Volksrepublik China abzusprechen, sondern dieses sozialistische Bekenntnis ist ein wahrhaftes, ein ehrliches und ein aufrichtiges Bekenntnis, und die Volksrepublik China hat in dieser Zeit echte Erfolge und Ergebnisse vorzuweisen gehabt. Ich kenne China aus dem Jahr 1956, als wir unser Studium dort begonnen haben, und weiß, wie es jetzt aussieht. Und das, was in der Zwischenzeit geschehen ist, zu ignorieren, ist einfach nicht realistisch. Zweitens mal stand ja die Frage, die immer wieder auch formuliert worden ist, was haben eigentlich die Auseinandersetzungen innerhalb der kommunistischen und Arbeiterbewegung, insbesondere in den 60er Jahren, zu tun gehabt mit den Entwicklungen 1989 bis 1991. Diese Frage ist ja bis jetzt eigentlich noch nicht beantwortet. Und in diesem Material, was die chinesische Partei vorgelegt hat zu ihrer eigenen Geschichte, sind diese komplizierten Fragen der Entwicklung der Strategie der Kommunistischen Partei Chinas mit aller Offenheit und Klarheit dargelegt. Und das ist, glaube ich, auch notwendig, dass das mal gemacht wurde und dass das auch hier zumindest zur Kenntnis gegeben wird, damit man sich hier auch damit beschäftigen kann. Damit. Da sind die Fragen drin, wie entwickelt sich die Strategie der chinesischen Revolution in den 20er Jahren? Woher kommt die Überlegung, aus dem Land in die Städte die Revolution zu tragen? Da entsteht die Frage der Einheitsfront und mit der Kuomintang im Krieg gegen die Japaner. Daraus entsteht die Frage der unvollendeten bürgerlich-demokratischen Revolution von 1911 in China und der Konsequenz, die sich daraus ergeben hat, dass eben als erster Schritt die bürgerlich-demokratische Revolution, die antifeudalistische, antikolonialistische Revolution zu Ende geführt werden kann, bis die Möglichkeit besteht, schrittweise eine sozialistische Umgestaltung durchzuführen. Das war ja keine Spindisiererei oder keine unüberlegte Handlung, sondern es ergab sich aus der konkreten Situation des Landes. Später standen dann die Fragen, welchen Weg nimmt die Volksrepublik China auf dem Wege zum Sozialismus? Der Versuch zunächst, das sowjetische Modell anzuwenden. Die chinesische Partei hat dann gesagt, ja, wir hatten ja bloß das eine. Das konnten wir ja gar nicht ignorieren. Und wir mussten erstmal diesen Weg gehen und was versuchen. Was also dann nicht ging, dann ging die Entwicklung wieder nach links mit den Volkskommunen, großen Sprung nach vorn, mit einem noch größeren Rückschlag dann in Zusammenhang mit der Kulturrevolution. Dann stand wieder die Frage, kann China den sozialistischen Weg gehen oder findet China nicht den Weg auf einem erfolgreichen sozialistischen Weg? Das gab sehr harte und sehr komplizierte Auseinandersetzungen in der chinesischen Partei. Diese Auseinandersetzungen sind in dieser Darstellung der Geschichte der KP Chinas enthalten und wiedergegeben, sehr offen und sehr ehrlich, bis man dann den Weg gefunden hat, über sozialistische Modernisierung, Entwicklung der sozialistischen Produktivkräfte als Punkt Nummer 1 und dann über Reformen und Öffnung nach außen einen neuen Weg zu gehen, ja ebenfalls dann deutlich beschrieben wurde und bis heute im Grunde genommen erfolgreich ist. Die Anfangslosung war ja nicht, bereichert euch, wie formuliert worden ist. Man muss mit Übersetzungen aus dem Chinesischen sehr behutsam und sehr sorgsam nachgenau. Was gesagt worden ist, heißt, wir wollen wohlhabend werden. In der Kulturrevolution wurde nämlich gesagt, je ärmer, desto revolutionärer. Und diese Losung, die hatte sich in den Köpfen festgehakt, musste verändert werden. Und dann kam die Formulierung, wir wollen wohlhabend werden und nicht bereichert euch. Bereichert euch, das ist eine Formulierung, bereichert euch immer auf Kosten von anderen. Ja? Das ist eine typisch kapitalistische Formulierung. Die hat es nicht gegeben. Eine solche Fehlübersetzung, fälschlicherweise Übersetzung, führt dann auch zu solchen Theorien, dass da eine ganze kapitalistische Entwicklung angehängt wird. Das will ich bloß hier mal sagen, weil oft auch mit Übersetzungen sehr viel Unsinn angestellt wird. Die Schlussfolgerung, die daraus gezogen worden ist dann, ist, man muss die Lehren daraus ziehen, warum der Sozialismus in der Sowjetunion, in der DDR und in anderen Ländern eine Niederlage erlitten hat. Das ist getan worden und es wurde die Formulierung formuliert dann, China befindet sich in der Anfangsetappe des Sozialismus, diese Anfangsetappe dauert 100 Jahre, 50 oder über 50 davon sind jetzt schon vorbei. Also nicht von jetzt an 100 Jahre, sondern von der Gründung der Volksrepublik China an. Und China errichtet einen Sozialismus chinesischer Prägung. Nach der konkreten Situation des Landes muss man machen. Auf dem 17. Parteitag 07 ist formuliert worden, Sozialismus chinesischer Prägung ist wissenschaftlicher Sozialismus unter strikter Beachtung der konkreten Lage unseres Landes. Das sind Orientierungen, die erfolgreich sind und ich glaube, die chinesische Führung ist verantwortungsbewusst genug. Und ich sage es nochmal, da wird nicht geschwafelt. Das ist beleidigend. Beleidigen soll man nicht. Das ist nicht kein Prinzip der internationalen Politik. Die chinesische Führung ist verantwortlich genug, dass sie weiß, der Weg ist kompliziert. Deng Xiaoping hat auch mal gesagt, der ist nicht ohne Risiken. Aber es ist der Weg, der uns zum Erfolg führt. Danke. Soweit Rolf Berthold. Diskussionspublikum war natürlich auch anwesend bei dieser Podiumsdiskussion in Berlin. Das kommt jetzt zu Wort. Wenn wir jetzt von China sprechen, dann dürfen wir bitte schon nicht vergessen, dass China nicht irgendein Ländel oder irgendeine kleine Nation ist, sondern China ist immerhin ein Viertel der Menschheit und ein Fünftel mindestens. Und China hat auch eine unheimliche Entwicklung, was leider Gottes auch immer wieder vergessen wird. Ganz davon abgesehen, dass heutzutage in China keiner hungert und das war noch vor ein paar 10 Jahren ziemlich weit drin, aber auch die gesamte industrielle Entwicklung von China. Ich gehöre zur Metallurgie. China hat im Jahre 2008 um die 500, etwas über 500 Millionen Tonnen Stahl produziert. Das ist immerhin beinahe 40% der Weltproduktion. Und in diesen 500 Millionen Stahl sind gut 85% hochwertiger Stahl, also nicht der, der nur 0,850 ist, sondern dann wirklich auch eine hohe Qualität hat. Nun gut, das nur so zu China. Dass sich China zum kapitalistischen bzw. zum imperialistischen Staat entwickelt, ist zwar eine von unseren geliebten Massenmedien und von unserer noch mehr geliebten Regierung sehr verbreitete These, die ist aber leider Gottes absolut nicht richtig. Es sind viele andere Beschuldigungen von China, die auch nicht richtig sind. Es ist vielmehr so, dass die Volksrepublik China sich an die alte These von Lenin hält, nämlich die neue ökonomische Politik, die Lenin seinerzeit in den 20er Jahren, nachdem er gemerkt hat, als erster eine Revolution, gemerkt hat, dass mit dem kriegerischen Kommunismus man nicht weiterkommt. Die neue ökonomische Politik, nämlich das Nutzen dessen, was der Kapitalismus Gutes hat. Es wäre blöd zu behaupten, Kapitalismus hat nur Schlechtes. Aber nach wie vor unter der Leitung einer kommunistischen Partei, unter einer bestimmten, allgemein sinnvoll eingesetzten Planung. Diese Lehre ist, wie Lenin sagte, serios in der Doga, also ernst gemeint und für lange Zeit wirksam, die industrieökonomische Politik. Leider haben sich weder der große Vorsitzende noch der große Führer und Lehrer daran gehalten. Das hat mit dazu geführt, dass der Sozialismus in Europa eine vorläufige Niederlage hatte. Das bedeutet aber lange nicht, dass der Sozialismus irgendwie nicht existieren kann oder nicht existieren wird. Ungeachtet der wohl noch zu Maos Zeiten geführten Scharmützel mit Indien und der Sowjetunion, hält sich die Volksrepublik an das Prinzip der friedlichen Koexistenz. Und wenn sich ein Viertel der Menschheit daran hält, so ist das doch ziemlich bedeutsam. Das war also eine Stimme aus dem Publikum. Und jetzt kommt wieder die Dreierrunde, beginnt mit Helmut Peters. Ich glaube, dass die Situation, die historische Situation in China von vielen nicht verstanden wird. Ich würde deshalb mal folgende Angaben mal machen, wie das 1949 ausgesehen hat. Die kapitalistischen Verhältnisse in China 1949, und zwar waren sie kolonial diffamiert, es gab keine Schwerindustrie im Betrieb, Leichtindustrie, machten nicht einmal 10% aller ökonomischen Verhältnisse in China aus. Das heißt, über 90% der Verhältnisse, wie Mao Zedong das 1949 sagte, sind Verhältnisse des alten, traditionellen Ackerbau-Chinas. Die materielle Grundlage. Das Proletariat hat einen Anteil an der erwerbsfähigen Bevölkerung von 3%. 3%. Das waren zum großen Teil keine beruflich ausgebildeten Arbeiter, ein großer Teil Kulis. Wir wissen, in den Häfen arbeiten die Kulis, waren billiger als die Maschinen. Die Arbeitsteilung zwischen Agrikultur und häuslicher Industrie bestand nach wie vor nicht. Sie ist im Grunde 1958 mit der Schaffung der ersten Betriebe, Kleinbetriebe der Volkskommunen, fand diese Arbeitsteilung statt. Die Landwirtschaft 1949 war überwiegend, bis auf einzelne Gebiete, eine Naturalwirtschaft. Es gab keinen Warenaustausch. 80% der Bevölkerung waren Analphabeten. Und in dieser Gesellschaft, die 2500 Jahre sich entwickelt hatte, herrschten die konfuzianistischen Denk- und Verhaltensweisen. Die Hierarchie, das Verhältnis des Bürgers zum Kaiser, das Verhältnis der Frau zum Mann und so weiter und so fort. Das war eingeprägt, wird eingefräst. 2500 Jahre. So, und in dieser Gesellschaft, wie soll man jetzt dazu Sozialismus übergehen? Sie lachen. Interessant. Sie verstehen das wahrscheinlich nicht, was da los war. Das ist ein Land so groß wie Europa mit einer Bevölkerung, die passt zweimal in Afrika rein. Das ist nicht die kleine DDR hier und das kleine Deutschland. Hier geht es um andere Beträge. Das heißt, in dieser Gesellschaft mussten von der Kommunisten Aufgaben gelöst werden, die eigentlich historisch die Bourgeoisie zu lösen hatte. Ja. Das hat man denen mal sagen sollen. Natürlich, die ganze Entwicklung. Kapitalismus heißt auch Fortschritt gegenüber dem Mittelalter. Lenin hat mal die Frage so formuliert. Der Kapitalismus ist gegenüber dem Sozialismus ein Übel. Aber gegenüber dem Kapitalismus ein Segen. Weil er aufräumt mit dieser kleinen, mit dem mittelalterlichen kleinbürgerlichen Wirtschaft und so weiter. Er schafft sozusagen die Entwicklung der Produktivkräfte. Ne? Tja, Sie müssen sich ein bisschen mit der Geschichte befassen, glaube ich. Ja, das hilft Ihnen nicht, darüber zu lachen. Sie müssen mal nachdenken. Sozialismus ist ein Prozess, ein langer, langer Prozess. Und man kann nicht sagen, jetzt beginnt der Prozess, das muss der Sozialismus sein, wie ich mir vorstelle. Ich muss Ihnen den Vorwurf machen, dass Sie eine bestimmte Schablone haben über den Sozialismus. Lohn ist kapitalistisch, Gewinnkapitalismus, Warenproduktion Kapitalismus. Muss sofort Eigentum abgeschafft werden, sofort Staat abgeschafft werden. Das ist irgendwie aus dem Elfenbeinturm gedacht. Tja, es gibt doch reale Verhältnisse hier, Auseinandersetzungen. Der Staat hat eine bestimmte Funktion, bevor er sozusagen sein Leben aushaut. Und das ist für mich sind das Probleme, die so kann man wissenschaftlich nicht herangehen. Und man kann eigentlich herangehen, indem man ein Schema aufdrückt und sagt, so muss das sein. Ohne zu berücksichtigen, dass jedes Land seine eigene Geschichte, Tradition, Besonderheiten, Befindlichkeiten hat. Und dass jedes Land also versuchen muss, aufgrund dieser gegebenen konkreten nationalen Bedingungen seinen konkreten Weg zum Sozialismus zu gehen. Und ich glaube, dass auch in den ersten Phasen des Sozialismus, wie das überhaupt in der allgemeinen Weltgeschichte der Fall war, auch natürlich bestimmte Elemente der alten Gesellschaft ausgenutzt werden, um Sozialismus materiell vorzubereiten und so weiter. Den Bäcker werden wir nicht gleich abschaffen, haben wir auch nicht abgeschafft. Wir werden vielleicht noch mehr in dieser Hinsicht tun, im Interesse der Menschen. Die Kommunistische Partei Chinas hat die Entwicklung in der Hand. Auch was das ausländische Kapital angeht. Es kann niemand in China machen, was er will. Wenn auch lokal Bürokraten im Interesse lokaler Interessen dort wird er mit besonderen Bedingungen schaffen für ein Kapital, weil die zum Beispiel die Kriterien für die Einschätzung der Arbeit von Führungskadern nicht entsprechend gestaltet worden sind. Die Arbeit eines Führungskaders in den 90er Jahren wurde daran gemessen, wie viel ausländisches Kapital er in seine Region holt und in welchem Maße er das Bruttoinlandprodukt steigert. Unter diesen Bedingungen spielten soziale Fragen überhaupt keine Rolle. Die Frage Beschaffung von Arbeitsplätzen. Das heißt, es war in der Politik eigentlich nicht in Ordnung. In der Vorgabe der Kriterien musste man ändern. Man hat es auch geändert. Man ist dabei zu ändern. Aber wir finden, dass solche Veränderungen in China Jahre brauchen eigentlich, bis sie sich durchsetzen. Ich hätte mal die Frage, Auffassung, dass man die Wirtschaft allseitig entwickeln muss. Nicht nur die Produkte, sondern auch das Sozialwesen, das kulturelle Wesen und andere Dinge. Wohnungswesen. Das geht seit 2003, fing das an 2004. Die Kommunisten haben das Problem, das durchzusetzen. Versucht man das stärker, auch konkreter zu machen in den Regionen. Aber das sind Prozesse, die sind nicht, wenn man das heute sagt, wir machen das so, morgen ist das überall so. Das ist ein riesiges Land mit vielen unterschiedlichen Bedingungen, mit vielen unterschiedlichen lokalen Interessen. Ich meine, man müsste sozusagen den Blick öffnen für diese Realität, die ein bisschen anders aussieht als bei uns hier. Das Letzte, was ich sagen wollte, aus meiner Sicht, muss man natürlich auch, ich sage immer, solidarisch, kritisch umgehen mit der KP Chinas. Das heißt also, das, was die Kommunistische Partei Chinas sagt, ist für mich wichtig. Aber es ist nicht der letzte Punkt. Die chinesischen Kommunisten haben 1978 gesagt, wir suchen die Wahrheit in den Fakten, in der Realität. Und eine Einschätzung einer Partei kann richtig sein, sie kann aber auch daneben liegen oder Fehler haben. Ich bin verpflichtet, als Wissenschaftler sozusagen in die Tiefe zu gehen. Im Sinne solidarisch und kritisch. Und das ist natürlich die Geschichte auch der KP Chinas, ich muss das mal sagen, hier bloß, die ist richtig, aber sie ist in verschiedenen Dingen nicht vollständig. Ja? Zum Beispiel die ganzen Ausnahmen, das sind die Alternativen, die in dieser Bewegung drin stecken. Liu Shaoqi, Industrialisierung und so weiter. Oder das Verhältnis zur Arbeiterklasse. Mao, wie er sagte, die hat uns immer unterstützt. Liu Shaoqi sagt 1949, wir haben 20 Jahre waren wir von der Arbeiterklasse getrennt. Wir müssen jetzt mal wieder lernen, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Ganz logisch, weil die Geschichte so verlief, dass die kommunistische Bewegung die Sowjetgebiete in den rückständigsten Berggebieten vorhanden war. Die hatten keinen Kontakt zu den Städten. Und die Gewerkschaftsbewegung in den Städten ist kaputt gegangen. Das muss man alles sehen. Das sind Auseinandersetzungen, komplizierte. Aber ich meine, der Fehler, oder wo man sagen, das Problem, was das ökonomische Wunder hier Chinas hoch zum dritten Platz in der Welt, was Bruttoinlandprodukt angeht oder die Handelsvolumen, hatte natürlich einen enormen Preis zur Folge. Das war die soziale Destabilisierung der Gesellschaft. Das große Problem der sozialen Ungerechtigkeit. Das war eine ursprüngliche Akkumulation. Die hat übrigens nicht damals erst begonnen, sondern ich war in 15 Jahren schon. Mit der Industrialisierung begann die ursprüngliche Akkumulation. Nicht, aber die hat natürlich ein enormes Tempo zugenommen. Auch dort musste man Erfahrungen sammeln und musste man sich korrigieren. Das ist aber normal in einem Leben. Wenn ein neuer Weg beschrieben wird, weißt du nicht von Anfang an, wie das morgen aussehen muss, wie es noch machen muss. Ich sammle meine Erfahrungen, muss korrigieren. Und ich muss sagen, die Kommunistische Partei Chinas hat einen großen Vorteil. Die geht von Punkt zur Fläche, sagt sie. Das heißt, sie versucht zu experimentieren in bestimmten Gebieten mit bestimmten Dingen. Sie sammelt Erfahrungen und dann sagt sie, können wir nicht verallgemeinern. Und das sind Vorzüge, wie genau wie 1978 diese Überlegung, wir müssen neu anfangen, so geht das nicht. Wir brauchen einen neuen Anfang. Dann wird diskutiert. Befreit das Denken. Das war eine große Auseinandersetzung damals. Mit den Dogmen von Mao Zedong zum Beispiel. Kulturrevolution muss weitergeführt werden. Daher zeigt sich doch bei allen Problemen und Schwächen, die die Kommunistische Partei hat, die Größe dieser Partei. Dass sie bis heute in der Lage war, Probleme anzugehen, zu erkennen und anzugehen. Und wie immer kommt nach Helmut Peters nun Renate Dillmann zu Wort. Vielleicht nutzt ja mal eine methodische Überlegung. Es ist jetzt sehr viel die Rede davon, zum Beispiel, wie nennt man das Kind? Darf man dazu Imperialismus sagen? Ist das Kapitalismus? Darf man sowas so titulieren? Kann man noch von Sozialismus sprechen? Und so weiter und so weiter. Solche Fragestellungen und dann auch daraus folgend Antworten. Das hat meiner Meinung nach wirklich eine ganz fundamentale Schwäche. Man macht eigentlich von vornherein kenntlich, dass man sich mit so einer Fragestellung und dann natürlich auch mit den Antworten auf dem Feld von Einschätzungen bewegt. Und das ist eigentlich was anderes als das, was ich will und übrigens, was ich auch für Wissenschaft halte. Es ist was anderes, ob man sich darauf verständigt, dass man das, was in China passiert, zwar nicht für einen richtigen Sozialismus, aber doch schon sowas wie einen Weg dorthin nennt, oder dass man sich mal versucht, zumindest sozusagen durch eine Analyse von dem, was da passiert, klarzumachen, was ist das Programm dieses Landes? Was war das Programm dieses Landes? Warum hat es einen Übergang gegeben 1978 zu was anderem? Dass es ein Übergang war, das hat die Partei ja selbst lauthals verkündet. Wo liegt aber vielleicht auch das Identische in diesem Programm? Denn die Partei hat sich weder aufgelöst noch gespalten, sondern sagt von sich selbst, dass sie weiter als diese kommunistische Kraft das durchsetzt im Land. Und insofern wären das doch die Fragen, die man wirklich mal zu beantworten hätte. Und die finde ich auch beantwortbar sind. Auch vielleicht zum Sozialismusbegriff dann mal in dieser Art und Weise. Ich halte es nicht für Sozialismus, wenn der Staat quasi möglichst viel in seiner Gesellschaft dirigistisch eingreift. Das ist vielleicht die Vorstellung, die was weiß ich, erstmal Guido Westerwelle hat, nur dass der es natürlich verabscheut. Aber die Umdrehung ist auch nicht besser, nämlich wenn sich eine KP dafür lobt und sagt, jetzt ist bei uns der Sozialismus quasi durchgesetzt, weil wir es geschafft haben, die Industrie zu 95% zu verstaatlichen. Das ist auch nicht Sozialismus, sondern das ist erstmal die Durchsetzung eines staatlichen Programms gewesen, und dieses staatliche Programm hat ökonomisch allerdings mit Kategorien hantiert, die nicht einfach dasselbe gewesen sind wie vorher im Kapitalismus, sondern die eine Modifikation erfahren haben, nämlich dass eine Wertproduktion durch die Anwendung der Kategorien Lohn, Gewinn und so weiter jetzt unter staatlicher Oberaufsicht erfolgen soll. Die Konkurrenz der Eigentümer um den Wert, die hatte man tatsächlich beseitigt. Und genau das ist das Absurde an der sozialistischen Planwirtschaft, also die sowohl in der Sowjetunion wie in China erfolgt ist, dass man, obwohl man diese Konkurrenz beseitigt hatte, jetzt quasi aus staatlicher Perspektive eine Wert- und Gewinnproduktion vorgeschrieben hat. Und das macht wirklich ganz eigentümliche Modifikationen an diesen Kategorien. Das erzwingt zum Beispiel sowohl vom Lohn wie vom Preis, dass niemand dann mit diesen Sachen so rücksichtslos umgeht wie im Kapitalismus. Diesen Unterschied erkenne ich sehr wohl. Aber das heißt überhaupt nicht, dass man damit diese in sich Widersprüche aufwerfende Kategorien der Planung überwunden hat. Und das ist mein Vorwurf. Und da kommen auch meiner Meinung nach eine ganze Menge Phänomene der sogenannten sozialistischen Mangelwirtschaft, wie auch der vom Staat immer unzufriedenstellenden Entwicklung der Produktivkräfte her. Natürlich wird China heute massenhaft angegriffen in unserer freien Presse. Beispielsweise für die Ausbeutung, die in China stattfindet, beispielsweise für die Umweltschäden, die es anrichtet, natürlich vor allem wegen seiner Parteiendiktatur und aber auch wegen seines außenpolitischen Auftretens inzwischen in Afrika, Lateinamerika. Da findet unsere freie Presse angeblich sowas wie Imperialismus, über den sie sich empören muss. Das sind Vorwürfe, die an dieses Land gemacht werden, die kommen, ohne dass man da groß drüber zu rätseln muss, die kommen selbstverständlich aus der Position von Konkurrenten, die sich Sorgen machen darüber, was dieses Land inzwischen für eine Stellung in der Welt einnimmt, und die diese Sorgen rückwärts in die Frage kleiden, ist der chinesische Erfolg eigentlich mit rechten Dingen zustande gekommen? Und dann nachweisen, nein, ist er überall nicht. Es wird ausgebeutet, es wird die Umwelt versaut, es werden andere Länder erpresst und so weiter. So, in dieser Art ist das eine gehässige und berechnende Kritik an dem Land. Nur, man kann doch jetzt nicht einfach sagen, das, worüber da geredet wird, das sind pure Lügen, das sind Verleumdungen, das gibt es alles gar nicht in China. Der Punkt ist, diese Fakten, die gibt es natürlich alle, und die finde ich auch in dem Sinn vom Standpunkt einer davon betroffenen und geschädigten arbeitenden Bevölkerung allemal kritikabel. Also das ist doch eine dumme Reaktion darauf, das jetzt sozusagen einfach Vogelstrauß-mäßig Kopf in den Sand, das wollen wir nicht sehen. Das Richtige an der Stelle, als richtige Reaktion, finde ich, ist das zu machen, dass man die Journalisten, die mit solchen Anwürfen an China kommt, dass man die mal dran erinnert, das sind immerhin die Prinzipien, die hier bei uns gelten, nach denen hier bei uns Politik und Wirtschaft funktionieren und von denen ihr ungefähr 3 bis 4 Jahrzehnte verlangt habt, dass sich das sozialistische China genau diese Prinzipien zu eigen macht. Das wäre meiner Meinung nach da die richtige Antwort auf diese dumme und blöde Hetze, die es in der Presse gibt. Für Der Kapitalismus muss den Sozialismus insoweit vorbereiten, indem er die Bedingungen dafür schafft, dass der Sozialismus dann überhaupt zum Zug kommen kann. Entwicklung der Produktivkräfte, Zentralisation der Produktion und so weiter ist gesagt worden. Also ich will da jetzt nie groß drauf eingehen, nur die eine Gegenfrage mal stellen. Warum um Herrgotts Willen soll der Sozialismus das eigentlich nicht können? Wenn ihm klar vor Augen steht, was das Programm ist, wenn er eine ganze Masse entschiedener Kommunisten dafür zusammenfassen kann, was soll diesem Programm eigentlich im Weg stehen? Das leuchtet mir hinten und vorne nicht ein. Weder irgendwie historische Bedingungen, noch konkrete Ausprägung eines jeden Landes, noch sonst irgendwas. So, nächste Frage war die Nation im Sozialismus. Auch da möchte ich erstmal gegen Missverständnis ankämpfen. Ich habe überhaupt nicht behauptet, dass die Nation im Sozialismus, jetzt auch wie Mao das Programm vertreten hat, einfach dasselbe ist wie das, was sie in der bürgerlichen Gesellschaft ist. Nein, die Nation im Sozialismus ist die Idealisierung der Vorstellung als Gemeinschaft, wollen wir endlich den hässlichen Klassengegensatz des Kapitalismus hinter uns lassen. Wir wollen eine wirkliche Gemeinschaft werden. Und als diese wirkliche Gemeinschaft sollen dann auch alle zusammenstehen, die Produktivkräfte entwickeln und das neue Land aufbauen. Das war in dem Sinn der Idealismus von Nationen, den Mao vor Augen gehabt hat und von dem aus er sein ganzes Programm gestartet hat. Und trotzdem ist an dieser Formulierung sozusagen ein Haken dran. Und zwar der, wenn man das als Programm einer chinesischen Nation anfängt, dann kommt man, obwohl man jetzt sagt, das soll nicht mehr die hässliche bürgerliche Nation mit ihrem Klassengegensatz und ihrem Gegensatz nach außen sein, aber letztlich nicht davon weg, dass man sich als Nation erstmal als Besonderheit und damit auch potenziell als Gegensatz zu allen anderen existierenden Nationen begreifen. Es ist schon interessant an der Stelle, dass die Chinesen sich 1949 nicht dem großen sozialistischen Vaterland, was ja direkt an ihrer Grenze lag, angeschlossen haben. Vom Standpunkt eines kommunistischen Programms macht dieser Aufbau einer eigenen chinesischen Nation erstmal überhaupt keinen Sinn. Denn das Programm, wir wollen eine gerechte Produktion für die Arbeitenden und Bauern auflegen. Ja, wo soll denn da der Unterschied bitte schön sein zwischen sowjetischen und chinesischen Bauern und Werktätigen? Wenn der Staat das will, ja, dann hätte er sich nicht als eigener Staat überhaupt gründen müssen, sondern er hätte er sich zusammenschließen können mit der Sowjetunion. Dass das weder die einen noch die anderen wollten, das wirft meiner Meinung nach ein Licht darauf, dass beide kommunistischen Parteien in dieser Frage durchaus national gedacht haben. Und damit ist jetzt diese Frage nicht erledigt, aber man muss erst mal anfangen, sie zu analysieren. Aber dass man einfach auf dem Standpunkt steht, das wäre was vollkommen Selbstverständliches, das sehe ich auch nicht. An der Stelle erinnere ich auch nur mal dran, dass an zwei Sachen, die vielleicht da ganz interessant sind. Erstens, Marx hat das Programm der Kapitalismusgegnerschaft Kommunismus genannt. Und das hat er ganz bewusst gesetzt gegen das Programm der bürgerlichen Konkurrenzgesellschaft. Da hat er gesagt, da ist der Kommunismus als zweckrationale Gemeinschaft eine Planwirtschaft zu machen. Das ist das treffende Gegenprogramm zu bürgerlicher Konkurrenzgesellschaft und Staat. So, das ist das eine. Und die zweite Erinnerung, die Sowjets haben übrigens ihr sozialistisches Projekt erstmal nicht national begründet, sondern sie haben es Sowjetrepublik genannt. Das hieß Räterepublik und das hat beinhaltet, das ist eine Republik, die sich auf den Entschlüssen, auf den Entscheidungen und auf der Beratung der Produzenten aufbaut. Explizit nicht national begründet. Das ist ein bisschen was anderes als der Gründungsgedanke der chinesischen Nation, der von Anfang an gesagt hat, wir sind die jetzt kommunistische, aber doch wieder Auferstehung einer chinesischen Nation. Ein Argument zu der Argumentationsfigur, die heißt, wir befinden uns in den Anfangsjahren zum Sozialismus. Oder das taucht auch ganz oft auf, wir sind noch nicht das Programm, das uns zufriedenstellt. Wir sind gerade dabei, das und das und das zu machen. Also man sollte sich bitte mal klar machen an der Stelle, dass so ein Argument eindeutig den Charakter einer Generalabsolution hat. Das heißt nämlich, alles, was ihr an Schattenseiten seht, das sollt ihr bitte einordnen als die vorläufig leider noch existierenden negativen Entwicklungen zu einem, aber seinem Programm nach sowas von super politisch korrekt und so weiter existierenden Guten. Man möchte mal daran erinnern, dass die Regierung hier sich ähnliche Generalabsolutionen verschafft. Die heißen Sachzwang, Weltmarkt, Sachzwang, Wachstum. Und da denke ich schon, dass hier einigen Leuten klar ist, was das für Legitimationen zu frechen Forderungen und zu frechen Ansprüchen sind, die man gerade in die Wirklichkeit umsetzen will. So ähnlich verhält sich das meiner Meinung nach in China mit dem noch sind wir nicht so weit, noch sind wir auf dem Weg dahin. Also das sollte man sich unbedingt klar machen, dass in dem Sinn ja, die Legitimation und die, das ideologische Mitnehmen der Bevölkerung auf dem Programm, was da gerade abläuft, durchaus ganz ähnlich funktioniert. Das war Renate Dillmann. Und nun kommt noch Rolf Berthold, bevor wieder das Publikum das Wort erhält. Ich fange mal mit einer ganz konkreten Frage an. Da wurde die Frage gestellt, wie ist das mit den Kapitalisten, wenn die Anfangsphase des Sozialismus zu Ende ist, wie werden die wieder enteignet oder sowas? Ja, gibt es da einen Mechanismus? Ich nenne nur eins dazu. Es gibt ja viele Joint Venture mit ausländischen Investitionen. Diese Joint Venture haben zwei Daten, alle, die Verträge. Wir haben ein Datum, wann das beginnt und ein Datum, wann das zu Ende geht. 25 Jahre, gibt 30 Jahre, es gab 20 Jahre, aber die haben alle ein Datum, wann es zu Ende ist. Das heißt, damit hat sich dann das erledigt. Ja? Es ist Fakt. Es gibt schon ausreichend Beispiele, dass solche Verträge ausgelaufen sind und dann ist das zu Ende gewesen. Aber das will ich jetzt nur sagen, ich meine, ihr könnt das glauben oder nicht, aber es ist so. Du sagst, das sind Joint-Venture-Verträge und nach 15 Jahren laufen die aus. Aber das Problem ist ja tiefer, sondern die Chinesen bauen ja eine eigene Klassengesellschaft aus chinesischen Kapitalisten und so weiter und so fort. Und von daher ist das schon ein enormer Pfahl im Fleische. Und das ist ein Problem dann eben, wenn die Arbeiterklasse dann eben dann auch in der Warenproduktion bewusstseinsmäßig erzogen ist. Und das würde ich nicht so leicht wegwischen, sondern ich stellt sich mir zumindest als echtes Problem dar. Eine zweite Frage. Ich will mich jetzt nicht in diese akademische Diskussion verlaufen, dann hier Kapitalismus, Übergang zum Sozialismus und der Kapitalismus schafft Bedingungen für die Errichtung des Sozialismus. Fakt ist, aus der Sklaverei in den Sozialismus springen geht nicht. Aus dem Feudalismus in den Sozialismus springen geht auch nicht. Es muss eine normale Entwicklung der Produktivkräfte und auch der Produktionsverhältnisse und auch der Zivilisation gegeben sein. Das ist die Normalität, das verstehe ich überhaupt nicht. Die Frage, was ist Sozialismus? Die ist in China diskutiert worden. In den letzten Jahrzehnten, möchte ich sagen. Ja, und da gibt es also eindeutige und klare Formulierungen, die ich jetzt auch nicht wiedergeben will. Ich könnte das jetzt zitieren, aber das wird zu ist zu lange. Wie der Sozialismus in China verstanden wird, der wird eben nicht einfach als Planwirtschaft verstanden und so weiter und so fort. Das auch nur als Bemerkung. Die chinesische Partei hat sich erwiesen als eine sehr selbstkritische Partei, die in der Lage ist, sich selbst aus den Zwängen und Fängen komplizierter Bedingungen herauszulösen. Die Kulturrevolution war eine wirkliche Katastrophe. Die chinesische Partei hat es verstanden, diese Frage zu lösen und einen neuen Weg einzuschlagen. Genauso ist die chinesische Partei auch heute in der Lage, Dinge immer wieder kritisch zu beurteilen, selbstkritisch zu beurteilen und Korrekturen durchzuführen. Es gibt solche Korrekturen im Grunde genommen jedes Jahr. Ja? Und die werden zur Kenntnis genommen im Land. Aber die sind natürlich auch nicht von heute auf morgen immer durchzusetzen. Das dauert eine Weile. Es ist schon gesagt worden, China ist ein großes Land. Ja, 1,3 Milliarden Menschen, fast 10 Millionen Quadratkilometer. Ja, will man diesem Land nicht auch zubilligen, dass es eine große Rolle international spielt? Die Chinesen. Wissen Sie, Politik ist nicht Lächerliches eigentlich. Ja? Das soll man auch nicht ins Lächerliche ziehen. Aber das lasse ich jetzt mal sein. Die chinesische Außenpolitik ist orientiert darauf, dass es nach dem Ende der Bipolarität eine Multipolarität geben muss. Das bedeutet, dass alle Staaten und Länder dieser Welt gleichberechtigt an der Gestaltung der internationalen Beziehungen und internationalen Dinge beteiligt werden müssen. Ja, und das ist, glaube ich, eine richtige und normale Forderung. Und das ist eine Forderung, die eine Großmacht stellt, die anders reagiert als die anderen Großmächte, als die USA zum Beispiel. Ja, und hier ist der Unterschied zwischen einer imperialistischen Macht und einer anderen Macht, einer sozialistischen Großmacht. Soweit Rolf Berthold. Und nach dieser Dreierrunde von Diskutanten kommt nun wieder das Publikum zu Wort. Und was ich da erfahren konnte, ist tatsächlich das, dass die Partei ein unglaubliches Problembewusstsein hat und aus diesem Problembewusstsein eigentlich immer, ich hatte mehrere Gespräche, eigentlich hat sich das erhärtet, mit diesem Problembewusstsein so umgeht, dass sie Lösungen zum Besseren für die Bevölkerung sucht. Ich gebe ein Beispiel. Es war lange Zeit, das Gewicht zwischen Stadt und Land, so habe ich das verstanden, war so, dass das Land die Stadt versorgt hat. Mittlerweile sagt man, dass so läuft es nicht. Die Stadt muss ihr Teil tun und muss das Land versorgen. Das heißt, man reflektiert immer wieder aufs Neue, wie sollten die Lösungen aussehen. Und zwar immer mit dem Gedanken, wie ist es in der Tendenz, und da möchte ich das nochmal bestärken, dass wir von einem Prozess sprechen, wie ist die Tendenz in dem Land? Ist die Tendenz in dem Land so, dass es dort Verbesserungen gibt, oder ist es das, was nun wirklich kapitalistisch und wirklich imperialistisch oder kapitalistisch ist, ein totaler Abbau? Von allem gibt es bei uns den Sozialabbau, es gibt die Rüstungssteigerungen im Hinblick auf Kriege. Das sind doch alles die Phänomene, die ein Kapitalismus ausmachen. Wenn man aber jetzt in China ist, dann sieht man eine ganz andere Tendenz. Da sieht man die Tendenz, dass der öffentliche Raum gepflegt ist, dass da was gemacht wird für die Infrastruktur. Und dort ist so viel an Aufbau, was wirklich meinen Respekt tatsächlich dem abverlangt. Und deshalb ist die Frage eben ganz einfach, wenn man von Profit spricht, wer sind die Profiteure des Profits? Ja, und ich meine, dass es da Millionäre gibt und dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Es ist ein Problem und viele Probleme in diesem großen Land. Aber ich meine, wenn wir Souveränität sagen, dann bitte auch so, dass wir es akzeptieren. Das, was die Partei sagt, geht in das ganze Land hinein. Und es wird überall diskutiert. Und das finde ich wunderbar. Was wir diskutieren, denn die politische Klasse ist vorhanden. Hier ist sie nicht vorhanden. Sie gestaltet, sie macht Gesetze. Alles anders als hier, alles anders als kapitalistisch. Selbst wenn die Begriffe Sozialismus, Kapitalismus und so weiter in China in Frage gestellt werden, wir haben das selbst erlebt, also schon in den 80er Jahren ging das los, ist es notwendig, unbedingt Begriffe zu klären. Vieles ist ja völlig unklar, aber ich glaube, für mich, die ich die Volksrepublik China gesehen habe, erst mal aus der Entfernung und dann von 1956 an als Auslandsstudent und später auch. Dieses Land ist vorwärts gegangen. Es ist vor allen Dingen also auch die Frage der Zurückdrängung, die furchtbaren Armut in diesem ehemals kolonial beherrschten Land. Und wenn es also heute, ich bin zwar nicht der Meinung, des Kollegen hier vorne, der meint, dass da keiner mehr hungert. Es gibt noch arme Gebiete und es gibt Gebiete, wo die Regierung bemüht ist, diese Armut zu beseitigen. Und auf diesem Wege, die Armut zu beseitigen, ist die Volksrepublik unendlich weit vorwärts gekommen, seit ihrer Gründung. Und ich würde sagen, wenn man hier von Imperialismus dann spricht, in einem Land, wo eine solche Politik gemacht wird, nur mal durch das Beispiel Armut und Reichtum zu diskutieren, in einem solchen Land herrschen ganz andere Verhältnisse als zum Beispiel bei uns, wo die Armut, man kann das in den Zeitungen nachlesen, ja von Tag zu Tag größer wird. Und zwar ist es ja so ein bisschen so eine Gretchenfrage, diese ganze Geschichte, ob der Kapitalismus denn die notwendigen Voraussetzungen für Sozialismus bereitstellt. Und nur wenn man das a priori annimmt, kann man ja überhaupt nicht auf die Idee kommen, China bei dem, was es macht, zu gut zu halten, dass es über die Frage kann man sich ja auf der Grundlage überhaupt nur streiten, den Weg zum Sozialismus immer noch anstreben würde, eben auf diesem Umweg. Und ich habe bis jetzt nur gehört, die immer wieder wiederholte Behauptung, dass der Kapitalismus allein in der Lage wäre, die Produktivkräfte zu entwickeln. Und als einziges Argument, was aber eigentlich auch nur eine Behauptung war, die Geschichte hätte es gewiesen, wenn man das direkt versuchen würde, wenn man bei Pol Pot und den Roten Khmer. Und da hätte ich doch gerne nochmal ein sachliches Argument von Ihnen gehört, warum das denn nicht anders geht. Das Traurige auch an dieser Diskussion ist, dass sie wieder mal zeigt, dass all die vielen Jahrzehnte von Mitgliedschaft in der SED, all die Kader der DDR aus dem Untergang des Realsozialismus leider nicht mitgezogen haben. Man denkt, das war zu viel Sozialismus und nicht zu wenig. Also zurück zur NEP und zurück zu dem, was China macht, richtig fetten Kapitalismus aufbauen, das ist der Weg zum Sozialismus. Das ist eine ganz traurige Regression im Bewusstsein von Kommunisten, die in der DDR anders angefangen haben, in China oder die Augen zu schließen, was so diese sehr brutale Inszenierung von anderen modernen Klassenverhältnissen für die werktätigen Massen der Frau Chinas verloren. Und es ist ja jetzt auch schon kürzlich sehr häufig betont worden, dass es große soziale Probleme in China gibt, eine große soziale Destabilisierung gewesen ist. Und diese neue bürgerliche kapitalistische Klasse in China, die aber keine politische Macht hat. Ja? Also das ist zugelassen, damit sich die Produktivkräfte entwickeln und dergleichen. Und das sei eben die armen Lohnarbeiter, Wanderarbeiter, die zum Teil keine soziale Absicherung haben, die hätten dann ja doch irgendwie von der Partei die Möglichkeit, Eigentlich sind sie die Klasse, um die es geht. Aber im Moment sind die Bürgerlichen dran und die werden reich. Und ich glaube, dass das alte Diktum, also das Sein, das bestimmt das Bewusstsein, sicherlich auch einen Teil dieser Frage ausmacht, wenn jetzt Millionen von Arbeitern benachteiligt sind und nicht unterdrückt werden, aber doch sozial nicht abgesichert werden, dass man sich die Frage stellen muss, was hat das für Auswirkungen für die Prozesse, hier Frau Dillmann doch einen ganz kritischen Punkt auch in dieser Frage sieht. Sie haben ein Lob der Kommunistischen Partei Chinas ausgesprochen, das schwerpunktmäßig darauf abstellte, dass die chinesische Kommunistische Partei in der Lage war und wohl auch sein wird, weil sie es bisher war, sich auf neue Bedingungen einzustellen oder auf Erkenntnisse von Fehlern. So ausgesprochen kann dieses Lob, ohne dass Sie auch nur ein Wort ändern müssen, auf jede bürgerliche Partei angewendet werden. Zum Beispiel auf die SPD. Da hat auch Erkenntnisse gehabt, oh, wir müssen eine Partei der Mitte werden, nicht links, nicht rechts, sondern vorne und Agenda 2010 machen. Da hätte ich auch gerne eine Erläuterung dazu. Für mich ist das angekommen als Lob einer Organisation, einer Partei in diesem Fall, die hervorragend in der Lage ist, einen Gewaltapparat, den sie verwaltet, zugunsten des Staates, für den sie da ist, einzusetzen. Sie haben die Einführung des Kapitalismus als Vorstufe zu einem immer noch geplanten Sozialismus vehement verteidigt. Es müsste eigentlich in diesem Rahmen hier möglich sein, dass man auf so einen alten Autoren, jeder kennt ihn, nochmal erinnert, der in aller Ausführlichkeit die Brutalitäten, die blutigen Brutalitäten dargestellt und vernichtend kritisiert hat, die die Einführung des Kapitalismus in England hervorgebracht hat. Und eine Partei, die ihrer Arbeiterklasse sowas zumutet, ist eine einzige Sauerei. Khrushchev ist ja sozusagen das Kooperativabkommen, was es zwischen der Sowjetunion und China gab, völlig einseitig und ohne quasi Vorankündigung aufgekündigt worden. Es sind Techniker, soweit ich weiß, alle Techniker abgezogen worden, es sind Verträge gebrochen worden. Und mir scheint, dass man das, wenn man die historische Entwicklung Chinas sich anschaut, mit in Rechnung stellen muss, weil ja China sozusagen durch diesen Kurs, der die Sowjetunion ja schließlich ins Ausgeführt hat, sozusagen alleingelassen dastand, hat diesen Kurs nicht mitgemacht und musste neue Wege gehen. Das waren einige Stimmen aus dem Publikum der Diskussionsveranstaltung. Und jetzt gibt es zum letzten Mal die Hauptrunde, beginnt mit Helmut Peters. Also da gibt es keine Einigkeit, was Warenproduktion angeht. Wir haben unsere Erfahrung gemacht mit der Warenproduktion. Wir haben festgestellt, dass man muss sie benutzen. Und sie hat nicht die Ergebnisse wie im Kapitalismus, wenn wir das richtig anpacken. Ja, gibt es keine Einigkeit. Also es hat doch keinen Sinn, von oben herunter mit der vorgefassten Meinung jetzt auf China zu gucken. Meinetwegen auch mit europäischen Erfahrungen. Hat keinen Sinn. Wir müssen konkret analysieren, was passiert dort. Und zwar nicht so sehr, nach unserem Vorstück ist das Sozialismus, wie wir uns hier vorstellen. Lenin hat mal gesagt, das Wesen des Sozialismus werden wir dann erkennen, wenn mehrere hochentwickelte Länder den Sozialismus aufgebaut haben und wir ihn vergleichen können, dann können wir aus dem Vergleich herausgehen, worin das Wesen des Sozialismus besteht. Das heißt also, wir sollten nicht eine Theorie Sozialismus Wir haben Erfahrungen, Kapitalismus, was wir nicht machen wollen. Ja? Aber jetzt eine Theorie zu entwickeln, so muss der aussehen. Und dann passt das nicht hinein, also es ist kein Sozialismus. Ich will das nochmal sagen, meiner Meinung nach ist China dabei auf dem Wege hin. Ich spreche nicht von einer sozialistischen Gesellschaft in China. So, ich mache das, wie Lenin sprach, die Kommunistische Partei nennt sich kommunistisch, weil sie das Ziel hat, Kommunismus aufzubauen. Das Ziel, das kann man nicht abstreiten, das Ziel, das letzte Ziel der KP Chinas ist der Sozialismus. Wie viele Etappen auch dazwischen notwendig sind. Und ich meine, wenn man aus dem Mittelalter sofort in den Sozialismus einspringt, ich habe das hier sehr gut zitiert, zitiert chinesische Wissenschaftler, ich habe den führenden Ökonomen zitiert, Bo Yibo, 58, was entsteht, wenn man sozusagen aus dem Mittelalter sozusagen einen bäuerlichen Sozialismus praktiziert. Wie das aussieht, was das Ergebnis ist. Ja, also da muss man mal nachdenken über diese Frage hier. Das Zweite, was ich sagen wollte, ich höre in letzter Zeit von offiziellen internationalen Organisationen, zum Beispiel was Energie angeht, was Getreide angeht, was Armut angeht, immer, das sind ja keine Kommunisten. Das sind offizielle internationale Organisationen, die stellen fest, dass China in diesen Fragen einen großen Fortschritt gemacht hat, im Unterschied zu anderen Teilen der Entwicklungsländer. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Ich meine, darüber muss man nachdenken. Und ich habe alles, in dem Fall gesagt, aus der chinesischen Presse herausgeholt. Wenn jemand meint, in China wird nicht diskutiert, dann sage ich, bitte lesen Sie mein Buch, das finden Sie genügend. Und wenn die Volkszeitung in ihrer Internetseite sagt, also wir richten eine Seite ein, um die Korruption besser zu bekämpfen, meldet euch zu Wort, was euch nicht gefällt, wo euch was auffällt. Wir werden das gemeinsam beseitigen, angehen. Das sind Schritte, wo versucht, sie gemeinsam voranzukommen. Es gibt eine Bourgeoisie, das sind Kompromisse, die gemacht werden, sicher sein, bei euch, wenn du Kapital benutzt, brauchst du das ausbeuten lassen. Die Frage ist, wie weit? Wo liegen die Grenzen der Ausbeutung? Ich meine, ich möchte sagen, schauen wir uns an die konkreten Bedingungen, die etwas anders sind als bei uns. Und die Zeiten, dorthin zu kommen zum Sozialismus, sind wesentlich länger, als wir uns das vorstellen und komplizierter. Da gibt es viele, viele Bilderflüge, die wir alle aufsammeln können und die bürgerliche Presse aufsammelt und uns das als China präsentiert. Und wir müssen uns davor hüten, sozusagen einmal mit der bürgerlichen Presse auf der gleichen Linie zu stehen, wo wir fortschrittlich sein wollen. So muss das nicht in Ordnung sein. Das war das Abschlussstatement von Helmut Peters und nun Renate Dillmann. Ja, also ich muss sagen, die geballte Kraft der Argumente, die zieht sich meiner Meinung nach auf Folgendes zusammen. China ist ein erfolgreicher Staat und China sieht auch nicht mehr so elend aus wie vor 30 und schon gar nicht wie vor 60 Jahren. Und China hat auch eine Sozialgesetzgebung und hat auch, tut auch was für seine Umwelt und so weiter. Das möchte ich alles überhaupt nicht abschreiten. Und ich wüsste auch gar nicht, warum man das tun sollte. Aber einfach zu sagen, die Realität ist ein Argument und der Erfolg in dieser Realität, in dieser Welt, ist ein Argument für diesen Staat. Da möchte ich doch mal zumindest auffordern, drüber nachzudenken. Denn hier war jetzt die ganze Zeit, geht es tatsächlich so, dass man eigentlich die, jede Analyse und dann auch jede Kritik davor blamiert, dass man entgegengehalten bekommt, aber es gibt doch diesen Staat, seine Menschen halten zu ihm und er stellt sogar was dar in dieser Welt. Also wenn man sich quasi diese Argumente überlegt, ja, von dem Standpunkt aus, wie möchte man da eigentlich Deutschland kritisieren? Also erstens beruht es darauf, jetzt mal theoretisch, ne, dass man die Weiterexistenz des Landes der Volksrepublik China, und zwar erklärtermaßen unter einer kommunistischen Partei, unter der Führung dieser kommunistischen Partei, dass man da schon sagt, es ist ein Lob wert, dass diese Partei es geschafft hat, überhaupt weiter zu existieren. Da ist es schon vollkommen egal, was es in ihrem, was unter ihrer Ägide da eigentlich praktisch, ökonomisch und politisch durchgesetzt wird. Und ich glaube, ich will auch mal einen kleinen Verdacht äußern, warum eigentlich diese Diskussion zwischen uns nicht auflösbar ist. Das liegt nämlich nicht daran, dass man sich jetzt nicht über bestimmte Sachen hier unterhalten, streiten und vielleicht dann auch einigen könnte, sondern es liegt daran, dass man eigentlich unbedingt sozusagen dran festhalten will. Es gibt mit der Volksrepublik China sowas wie einen erfolgreichen Kommunismus auf der Welt. Und das ist genau umgedreht von dieser Parteilichkeit, dass man das gerne hätte, fängt man an, umgekehrt die Analyse der Volksrepublik in diesem Lichte dann zu gestalten. Und von diesem Standpunkt aus löst sich das, was dort stattfindet, auf in alles, was man nicht so gerne hat. Das sind dann eben die Leiders und noch nichts und die Umwege, die gerade gemacht werden. Und alles, was man schon positiv vermerken will, das kann man dann so ungefähr dem Sozialismus zugute halten. Und das ist eine Art und Weise zu denken, die dividiert jetzt das Programm, was dort stattfindet, schlichtweg auseinander in seine guten und seine schlechten Seiten und bemüht sich echt nicht mehr darum, den inhaltlichen Zusammenhang zwischen beiden festzustellen. Und es ist ein Programm, das auch in dieser Welt, also das finde ich in dem Sinn eigentlich doch ziemlich bedenklich, dass in dieser Welt, wo man festzustellen hat, der Kapitalismus hat sich tatsächlich global durchgesetzt. Er hat alles erfasst, auch die alten Gegner, die er mal hatte, in der Sowjetunion und in China. Und jetzt fängt man an, in dieser Welt trotzdem wieder zu unterscheiden in gute und schlechte Kräfte, in die schlimme USA, die nach Weltherrschaft strebt und in die aber doch gemessen daran viel friedlichere und alternative Großmacht China und. Und das sind das Bedürfnis nach diesen Unterscheidungen. Also ich habe ja nicht bestritten, dass es Unterschiede gibt zwischen diesen Weltmächten. Aber denken Sie vielleicht einfach mal dran zurück, dass in der Zeit des Kolonialismus in China, ne, die USA auch nicht die Kolonialkriege geführt hat. Das waren damals England, Frankreich, Belgien, Deutschland. Und die USA sind damals als die sogenannte sozusagen friedliche und fortschrittliche Großmacht ganz im Windschatten dieser gewalttätigen Imperialisten gesegelt, haben einfach nur ihre Geschäfte gemacht, ganz friedlich, haben sich überall nur eingekauft und haben auf diese Art und Weise im 20. Jahrhundert quasi die ökonomische Grundlegung dafür gelegt, dass sie später dann auch machtmäßig die Welt in dieser Art und Weise nach ihren Vorstellungen ordnen konnten. Also die Argumente zum Beispiel, dass Afrikas Länder sich heutzutage gern mit den Chinesen an einen Tisch setzen und Lateinamerika durch die Chinesen neue Freiheiten gewinnt, das beruht einerseits ganz und gar darauf, mit welcher Dreistigkeit und welcher Zugerichtetheit in diesen Ländern die etablierten Weltmächte agieren. Die gehen dermaßen rücksichtslos über die Interessen dieser Länder hinweg, dass jede Form eines mehr oder weniger ökonomischen Angebots an diese Länder tatsächlich für die ein durchaus zu würdigender relativer Fortschritt ist, keine Frage. Das heißt aber noch lange nicht, dass China mit seinen außenpolitischen Interessen was anderes im Sinn hätte als seine ökonomischen Interessen, nämlich erstmal Rohstofffrage sichern, Absatzmärkte sichern, auch strategische Einkäufe in diesen Ländern sichern, irgendwie auf den Weg bringen will. Und man muss jetzt schon dieses Programm überall Handel treiben, überall Geschäfte machen, das muss man schon für was ungemein Friedliches und damit sozusagen positiv Abstechendes gegenüber dem quasi gewalttätigen Imperialismus halten, damit man das gut findet. Und das ist meiner Meinung nach wieder so ein Fall von gute und schlechte Seiten trennen, das inhaltliche Identische daran überhaupt nicht zusammenbringen und damit eben die, eine Beurteilung von, das sind die besseren, das sind die schlechteren, vorwärts bringen. Insgesamt das Argument, dass die Realität eigentlich die Kraft eines Gedankens belegt. Also das finde ich ein erzbürgerliches Argument. Dass ein Gedanke, der wird nicht deswegen richtig oder falsch, weil es irgendeine Kraft gibt oder einen Staat, wo er sich durchsetzt und wo sich sozusagen die Richtigkeit seiner Politik beweist. Entweder er stimmt als Gedanke und dann kann ich ihn auch als Programm in die Welt setzen, so klein und so ohnmächtig ich auch bin. Und dazu möchte ich sozusagen mal die antikapitalistischen Gegner dieser Gesellschaft hier aufrufen, dass man nicht meint, man müsste auf irgendein höheres Wesen in dieser Welt und sei es eben eine Volksrepublik mit einer kommunistischen Partei an der Spitze wenden, sondern dass man sich klar macht, was habe ich eigentlich auszusetzen, sowohl hier wie in China, und diese Gedanken, die würde ich dann auch gerne aller Welt zu Gehör bringen. Das war die Antwort auf die Frage, was würden Sie dem Politbüro sagen? Eben diese Kritik, die ich an diesem Staat hätte, und da hätte ich, glaube ich, nicht viel Verbindliches mit denen zu regeln, leider. Und dann noch was, immer zu der Vorstellung, der Kapitalismus, der würde bei den Chinesen sozusagen übertrieben dargestellt, wildkapitalistisch, brutalkapitalistisch. Ja, solche Adjektive, die haben wirklich was Schlechtes an sich, weil sie eigentlich das davon sozusagen theoretisch abbringen, dass man sich klar macht, ganz nüchtern klar macht, was ist das Prinzip einer solchen Produktionsweise. Und dieses Prinzip, das wird in China im Moment durchgesetzt und zum Nutzen des dortigen Staates, das hat auch durchaus eine ganze Reihe von positiven Folgen für die dortige Bevölkerung. Das ist überhaupt nicht zu bestreiten, dass inzwischen da viele Leute über viel mehr Konsummittel verfügen, als das vorher der Fall war. Das ist aber überhaupt gar kein Argument dafür, dass man irgendwie in den Irrtum verfällt. Das wäre jetzt eigentlich der Sinn und Zweck der Einführung dieser kapitalistischen Methoden, wie Deng das mal genannt hat. Der Sinn und Zweck dieser kapitalistischen Methoden ist nämlich nicht die Versorgung der Bevölkerung, sonst wird man an allen Ecken und Enden feststellen, welche Widersprüche dieses Programm zu so einem Imperativ haben, sondern der Sinn und Zweck dieser Aktion ist, ist eine Produktionsweise zum Nutzen der chinesischen Nation und des chinesischen Staats auf die Beine zu stellen und dabei das Volk durch den Einsatz der kapitalistischen Produktionsweise sehr produktiv zu machen. Das schafft man. Und das ist doch auch wieder eine völlig idiotische Kapitalismuskritik, wenn die bloß auf der Kapitalismus ist absolut gleich mit Verelendung, mit absoluter Armut einhergeht. Das ist doch gar nicht der Punkt an dieser Produktionsweise. Man kann doch mal feststellen, gerade wenn er es schafft, die Produktivkräfte zu entwickeln, dann ist es ein umso absurderer Widerspruch, dass er die Menschen, die Produzenten dieses riesenmäßigen Reichtums auf eine Art und Weise von ihm trennt, in Arbeitszeiten hetzt, die ihnen ihr ganzes Leben vergällen und ständig vor Unsicherheitsfragen stellt, die man vom Standpunkt einer Planwirtschaft wirklich lässig lösen könnte. Also das wäre meine Kapitalismuskritik und gar nicht die, ach in China, da geht es um absolute Armut, fürchterliches Elend und so weiter. Gerade auf Basis dessen, was man da inzwischen für Mittel zur Verfügung hat, könnte man diesen Übergang machen, wenn man wollte. Und das ist hinten und vorne nicht der Zweck der Einführung des Kapitalismus, der da läuft. Und deswegen wird dieser Kapitalismus auch nicht aus der Welt geschafft und nicht von selber sich wieder irgendwie auflösen. Soweit eine furiose Renate Dillmann. Das Schlusswort ganz unironisch gemeint hat Rolf Berthold gerechterweise. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat einen Beschluss gefasst im Jahre 2007 über die Asienstrategie. Und dort heißt es, mit China steigt ein undemokratischer, nicht liberaler Staat in der weltwirtschaftlichen und weltpolitischen Hierarchie auf, der sich zudem in Konkurrenz zum Westen zu einem eigenen ordnungspolitischen Modell für andere Staaten entwickelt. Dieses Modell besitzt in einigen Entwicklungsländern ganz offensichtlich eine zum Teil erhebliche Attraktion und mindert damit zugleich die Anziehungskraft westlich-liberaler Ordnungsprinzipien. Ein chinesischer Funktionär, das ist das zweite Zitat, was ich jetzt bringen will, hat mal auf eine ähnliche Frage, die wir heute diskutiert haben, und zwar ein namhafter Mann, folgende Antwort gegeben. Wir haben noch keinen Sozialismus. Aber was wir machen, ist Sozialismus, kein Kapitalismus. China befindet sich am Anfang der sozialistischen Entwicklung, aber nicht auf dem Wege fort vom Sozialismus. Ich glaube, das ist eine realistische Einschätzung und auf diesem Weg wird die chinesische Partei auch weitergehen. Ja nicht oft vor, dass Sachzwang FM sich in den Niederungen von Realpolitik begibt. Freiwillig sowieso nie. Heute war das mal der Fall und dann konnte das auch nicht sein, dass eine Kontroverse ausbrennt. Diese Kontroverse ist nicht ausgeblieben zwischen Helmut Peters, Renate Dillmann und Rolf Berthold, wie wir gehört haben. Einem interessierten Publikum. Über die Frage, wie groß ist der rote Riese, gab es keine Kontroverse. Vielmehr um die Frage, wie rot ist denn der rote Riese? Es ging also um die Volksrepublik China und alle der lateinischen Sprachen Mächtigen wissen natürlich, dass das eine Tautologie ist, eine Volksrepublik. Diese Volksrepublik China unter der Führung ihrer vorgeblich oder tatsächlich kommunistischen Partei, die sich selbst jedenfalls immer noch so nennt. Ich hoffe, die Diskussion war für Sie da draußen interessant. Vielleicht ja auch amüsant. Und Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger, verabschiedet sich bis zum nächsten Mal. Durch die Sendung führte Dr. Indoktrinator.